Kapitel 4, Übung A24. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Freundin. 4. 48. Viele. Koffer. Vergessen. Vereinbaren. Fragen. Dativ. Vor. Philosophie. Physik. Wann. Weg. Interview. Vera. Verb. Servieren. Vitamine. Wasser. Ich komme 14 Minuten vor 4. Meine Freundin hat viele Fragen. Vier Freunde fahren nach Frankfurt. Viele Wege führen nach Rom. Vergessen Sie den Dativ nie. Der Physiker isst täglich viele Vitamine.